Glaube beginnt, wird Gewissheit entstehen. Und Glaube gewahrt, wird können Wunder geschehen. Und Glaube verändert, kriegen Menschen Profit. Und Glaube konkret, wird führt sie Gott hin zum Ziel. Hoffnung gewahrt, wird macht sich zuversichtlich frei. Wo Hoffnung verändert, wächst Vertrauen.